Io credo che adesso ci sia ancora così un po' di tempo per eventualmente iniziare il dibattito, la discussione, o quantomeno per ecco, aprire l'aria, insomma, no? Ecco, la strada per una discussione che eventualmente può proseguire oggi pomeriggio. Devo dire che oggi pomeriggio avremo più tempo a disposizione perché cominceremo, spero presto, cioè alle 2:30 come dice il programma, e credo di dobbiamo fare di tutto per essere qui per tempo. Termineremo per le 6:30 perché per quell'ora la regione offrirà un rinfresco qui sotto nei locali, insomma, del palazzo regionale, e quindi avremo tempo a disposizione per completare la discussione stamattina. Ecco, adesso però apro appunto la discussione e quindi chiedo se qualcuno vuole intervenire. Certo, l'unico relatore in grado di rispondere è il professor Belangé, il quale però è talmente così è ottimo conoscitore di tutte queste cose che suppongo sia in grado di rispondere su tutte e tre le relazioni. Per favore, se qualcuno vuole intervenire su queste prime tre relazioni, io cioè vorrei che venisse presto ristabilito lo spirito che ha sempre animato i lavori organizzati a Trento, che è sempre stato lo spirito di discutere, insomma, di parlare anche a ruota libera, piuttosto che non di stare ad ascoltare quello che dicono i relatori. Capisco bene che queste cuffie costituiscono uno strumento fondamentale di alienazione, non solo per le nostre brillanti traduttrici, ma anche per noi che ascoltiamo. Ma davvero vorrei che entrassimo dentro un po' nella... Poi ci vorrebbe il tavolo, lo so, siamo in tanti, ma cerchiamo di riprodurre un'atmosfera colloquiale, se possibile. La dottoressa Zaura, se non sbaglio. Bitte Sie, wenn Sie wollen hier kommen und... Ich möchte einen kurzen Beitrag zum Referat von Professor Belangé geben. Ich möchte einen kurzen Beitrag zum Referat von Professor Belangé geben. Und zwar zu dem ersten Beispiel, das er von einer Finanzreform gebracht hat, und zwar zur Generalakzise. Und die Akzise erscheint mir überhaupt ein sehr gutes Beispiel zwischen dem Ringen zwischen Staat und autonomen Kräften, das heißt also vorzüglich den Landständen. Die Generalakzise, die im frühen 18. Jahrhundert in Böhmen eingeführt wurde, ist ja gescheitert. Und zwar der Versuch des Staates, wahrscheinlich der Einfachheit halber, eine einzige Steuer einzuführen, ist, wie ich vermute, aber das ist etwas, was ich den Professor Belangé fragen möchte, am Widerstand der Grundherrschaft gescheitert. Ich würde vermuten, dass die Grundherrschaft ihren Konsum nicht besteuern lassen wollte. Es hat nämlich in weiterer Folge sich gezeigt, dass die ursprüngliche Form der Akzise, nämlich die einer Torsteuer, das heißt also Oktroakzise, beibehalten wurde, wodurch eine Trennung zwischen Stadt und Land aufrechterhalten wurde. Das heißt, der Gesamtkonsum der Stadt wurde besteuert, hingegen das Land blieb unversteuert, beziehungsweise in späteren Zeiten, als der Staat versucht hat, die Akzise zu verstaatlichen, denn die Akzise war also vorher meistens in den Händen auch von Privaten und von Städten und auch von der Grundherrschaft, diese Trennung beibehalten hat. Das heißt, der Staat, und das war in diesem Fall die politischen Stellen, nämlich die Hofkanzlei und nicht die Finanzen, also die Hofkammer, hat resigniert in puncto Grundherrschaft. Es war ihnen klar, dass der Konsum der Grundherrschaft nicht besteuert werden konnte. Und zwar hat sich das in Österreich bis zum Jahre 1913 gehalten. Erst 1913 ist die unterschiedliche Besteuerung von Stadt und Land aufgehoben worden, was mir eigentlich signifikant erscheint für die Verhältnisse der österreichischen Monarchie, wo es dem Staat nicht geglückt ist, trotz Grundentlastung 1848, also bis zum Ende, zum Ausgang der Monarchie, eine einheitliche Konsumsteuer einzuführen, das heißt, aber natürlich mehr als nur einheitliche Konsumsteuer, das heißt, eine gleiche Behandlung von Stadt und Land, das heißt von Grundherrschaft und Stadt. Mit Recht, glaube ich, hat der englische Historiker Christopher Hill gesagt, Gleichheit vor dem Gesetz und Akzise sind dasselbe. Nur Akzise, wie sie in England der Fall war, ist eine gleiche Besteuerung gewesen von Stadt und Land. Ja, also die Frage, die ich an Sie hätte, Herr Professor Béranger, wäre also hauptsächlich diejenige, warum ist die Generalakzise gescheitert in Böhmen in diesem Fall? Ich hätte überhaupt noch zur Generalakzise die Frage, also ob meine Vermutung recht ist, dass hier eine einheitliche Steuer gewesen ist. Ja, also diese Generalakzise wurde nicht in Böhmen, sondern in Schlesien und nur in Schlesien, und das war leichter, das schien leichter einzuführen, weil Schlesien eigentlich kein Landtag hatte, sondern ein Fürstentag, und die Fürsten sowie die Hohenzollern in Brieg und so weiter waren bereit, also diese Akzise anzunehmen. Aber die Untertanen, das heißt die mediatisierten Herrscher und Städten und so weiter, waren nicht einverstanden auf die Rechte auf einer Privatakzise zu verzichten. Es wurde der Versuch gemacht, in Böhmen die Generalakzise einzuführen. Sie haben von Schlesien gesprochen. Von Schlesien gesprochen, nicht von Böhmen, weil es, also in Böhmen, das ist sofort gescheitert. Aha. Also war der Widerstand vom böhmischen Landtag, und das war noch eine politische Macht, der böhmische Landtag, trotz der Tradition des 19. Jahrhunderts und der tschechischen Liberalen, die behaupten haben, es gab keinen Landtag mehr nach 1620, war trotzdem ein Landtag, und er war sehr stark und hat Widerstand gegen die Maßnahmen, die Wiener Maßnahmen noch geleistet. Danke. Ecco, ancora qualcuno che vuole rivolgersi a questo Béranger? Domanda che è la seguente. I tentativi di introduzione della accisa in Slesia, in generale in Austria, eccetera, si sono, mantenuti a un livello di scontro fra centro, fra imperatore e ceti nobiliari, oppure hanno anche coinvolto problemi direttamente amministrativi, cioè hanno anche comportato l'attivazione, la creazione di nuovi uffici, di nuovi soprattutto funzionari fiscali, oppure questo momento non è neppure stato raggiunto perché i tentativi sono falliti prima. Ecco, io ho presente il caso prussiano, no? Dove l'introduzione delle accise ha potuto mettere in moto un meccanismo. In caso dell'Austria inferiore era molto semplice, perché i ceti dell'Austria inferiore avevano i loro propri funzionari e poi accise in caso di 671-3 avevano anche appaltatori finanziari che avevano la loro organizzazione. la loro organizzazione, e che hanno pagato alla cassa dei liceti, che era indipendente, che pagava dopo allo Stato. Ma per lo Stato non c'era niente, nessuno ufficiale, nessuno funzionario della finanza. Ecco, per appunto il caso che invece è prussiano degli Steuerkommissare, di questi ufficiali che dipendevano direttamente dal governo centrale mediante una commissione, mediante un rapporto, e che però riescono effettivamente a diventare una rete, no? Non solo di esazione fiscale, ma anche di politica economica. Commissari non c'è, non esiste, non esiste nella monarchia in questa epoca. Ecco, quindi questo è, mi pare, in termini comparati, una cosa abbastanza importante, perché il fenomeno della crisi è un fenomeno generalizzato, almeno come tentativo o come teoria politica, a tutto il territorio imperiale, evidentemente, sul modello olandese. Però mentre in altri paesi, come appunto in Prussia, in Brandeburgo-Prussia, da questi tentativi, che anche là falliscono in certa misura, perché le accise possono essere applicate solo alle città, nella campagna non hanno effetto, però nonostante questo in Prussia dall'introduzione dell'accise parte un processo di organizzazione accentrato per mezzo di questi commissari, che invece in Austria non parte neppure. Non ha... c'era ancora una tentativa nell'Ungheria dopo 670 è un fallimento. Ma nei progetti, io questo forse lei l'ha detto nella sua relazione, mi è sfuggito, nei progetti per esempio di introduzione della crisi in Slesia, l'esazione di questa nuova imposta viene lasciata agli stende oppure anche? Quindi questo davvero è però, cioè fin dall'inizio quindi il progetto era mal formato in qualche modo, cioè non era così centralizzato come invece... Il vero problema era di creare un'amministrazione finanziaria nella monarchia, e fu fatto, ma soltanto dopo, certo, con Maria Teresa. Certo. Grazie. Es war von einem Teil der österreichischen Monarchie am Anfang des 18. Jahrhunderts in den vorgetragenen Teilen nicht die Rede, von dem ich glaube, dass er doch eine gewisse Wichtigkeit auch für die zukünftige Entwicklung hat, und das ist das Vizekönigtum Neapel. Ein Gebiet, wo in wirtschaftspolitischer Hinsicht und verwaltungstechnischer Hinsicht viel experimentiert worden ist in den 30 Jahren, die zur Verfügung gestanden sind, und wo, wie ich glaube, durch die Arbeiten von Di Vittorio auch bewiesen worden ist, dass man versucht hat, die Utopien, wie Professor Béranger gesagt hat, der Trias Becher-Schröder-Hörnig, in die Tat umzusetzen. Wo es sich also nicht, wie man in der früheren Geschichtsschreibung geglaubt hat, um eine reine Verbesserung der Ausquetschungsmethoden des Vizekönigreichs in finanzieller Hinsicht gehandelt hat, sondern um grundlegende Änderungen und Maßnahmen. Ich will da nur ein paar aufzählen, zum Beispiel durch die Zählung der Herdfeuer, der Censo dei Fuochi, die Kontrolle über die numerische Entität des Steuerzahlers der Oligarchie, der lokalen Oligarchie zu entziehen. Als in Böhmen oder in Österreich. Ja, aber es war nur aufgehängt, ja, dass Sie sagten, es seien also reine Utopien gewesen. Man hat effektiv an einem Punkt und natürlich an der Peripherie, das ist klar, so, diese Utopien doch bis zu einem gewissen Grad zu verwirklichen. Und ich glaube, das Faktum, dass man es konnte, hat schon eine gewisse auch tatsächliche Wirkung hervorgerufen. Einfach mentalitätsmäßig. Das meine ich. Ich wollte den Vortrag der leider nicht anwesenden Grete Klingenstein sagen. Und zwar scheint es mir wichtig aufzuzeigen, dass in der Regierungszeit Marie Theresias ein großer Bruch zwischen Wollen und Können existiert hat. Und ich möchte das illustrieren an zwei Maßnahmen. Das eine ist die Aufhebung der Zollgrenzen zwischen den einzelnen Kronländern, die in der Zeit Marie Theresias durchgeführt wurde, mit Ausnahme Ungarns, wodurch vorbereitet wurde, beziehungsweise ermöglicht wurde, ein großer Wirtschaftsraum. Ein großer Wirtschaftsraum ist ja überhaupt die Voraussetzung für einen modernen Staat. Selbstverständlich muss man sich in einem solchen großen Wirtschaftsraum auch bewegen können. Und um sich bewegen zu können, braucht man Straßen, das heißt eine Infrastruktur. Jetzt wurden zwar, und das ist also allgemein bekannt, seit Karl VI. Straßen gebaut, das heißt Chausseen. Aber der Staat hatte kein Geld, diese Chausseen zu bauen. Es wurden zwar Mauten eingehoben, aber das war nicht ausreichend. Er musste vor allem, was die Provinzstraßen und die Gemeindestraßen betrifft, auf die Naturalarbeit zurückgreifen. Das heißt, die Bauern mussten selbst die Straßen bauen. Natürlich, das Interesse der Bauern, Straßen zu bauen, war äußerst gering. Deshalb sind in der Zeit Marie Theresias und auch in der nachfolgenden Zeit bis 1848 sehr wenige Straßen gebaut worden und die Infrastruktur ist sehr schlecht gewesen. Das heißt, der Staat hat gemacht, was er konnte, ohne Geld auszugeben. Er hat also die Zollgrenzen aufgehoben und die Voraussetzungen für diesen Wirtschaftsraum geschaffen. Es war ihm aber nicht möglich, aufgrund von Geldmangel die Mittel herzugeben, die eine Kommunikation in diesem Raum geschaffen hätten. Und das möchte ich also sozusagen als Bruch bezeichnen zwischen dem Wollen und dem Können. Also, ich danke. Also, ich glaube, wir können weiter arbeiten. Nous pouvons continuer. Proseguiamo i lavori del convegno. E ora professore Cesare Mozzarelli dell'Università di Trento parlerà del sovrano, aristocrazia e amministrazione ai margini dell'impero asburgico. Prego.